Erster, die Israeliten kamen in die Wüste Zin. Sie blieben in Kades. Miriam starb dort. Sie wurde dort begraben. Zweiter, das Volk hatte kein Wasser. Sie wurden wütend auf Mose und Aaron. Dritter, das Volk stritt mit Mose. Sie sagten, wir wären lieber gestorben. Unsere Brüder starben vor Gott. Vierter, warum hast du uns in diese Wüste gebracht? Wir und unsere Tiere sterben hier. Fünfter, warum hast du uns aus Ägypten geholt? Dieser Ort ist schlecht. Hier wächst nichts. Es gibt kein Wasser. Sechster, Mose und Aaron gingen zum Zelt. Sie fielen auf ihr Gesicht. Gott zeigte ihnen seine Macht. Siebter, Gott sprach zu Mose, nimm den Stab. Ruf das Volk zusammen. Du und Aaron, sprecht zum Felsen. Dann kommt Wasser heraus. Achter, lass Wasser aus dem Felsen kommen. Gib dem Volk und den Tieren zu trinken. Neunter, Mose nahm den Stab aus dem Zelt. Er tat, was Gott ihm sagte. Zehnter, Mose und Aaron riefen das Volk zum Felsen. Mose sagte, hört zu, ihr Ungehorsamen. Sollen wir euch Wasser aus diesem Felsen geben? Elfter, Mose hob seine Hand. Er schlug zweimal mit dem Stab auf den Felsen. Viel Wasser kam heraus. Das Volk und die Tiere tranken. Zwölfter, Gott sprach zu Mose und Aaron, ihr habt mir nicht vertraut. Ihr habt mich nicht geehrt. Darum bringt ihr das Volk nicht ins Land. Ich habe ihnen das Land versprochen. Dreizehnter, das war der Ort des Streits. Die Israeliten stritten mit Gott. Gott zeigte dort seine Macht. Vierzehnter, Mose schickte Boten von Kades. Sie gingen zum König von Edom. Israel sagt, du kennst unsere Probleme. Fünfzehnter, unsere Väter gingen nach Ägypten. Wir lebten lange dort. Die Ägypter waren schlecht zu uns. Sechzehnter, wir riefen Gott um Hilfe. Er hörte uns. Er schickte einen Engel. Der Engel führte uns aus Ägypten. Jetzt sind wir in Kades. Das ist an deiner Grenze. Siebzehnter, lass uns durch dein Land gehen. Wir gehen nicht durch Felder oder Weinberge. Wir trinken kein Wasser aus Brunnen. Wir bleiben auf der Straße. Wir gehen geradeaus. Achtzehnter, Edom antwortete, ihr dürft nicht durch mein Land gehen. Sonst kämpfe ich mit euch. Neunzehnter, die Israeliten sagten, wir gehen nur auf der Straße. Wenn wir Wasser trinken, zahlen wir dafür. Wir wollen nur durch dein Land gehen. Zwanzigster, Edom sagte wieder, ihr dürft nicht durchgehen. Edom kam mit vielen Soldaten. Sie waren bereit zu kämpfen. 21. Edom erlaubte Israel nicht, durchzugehen. Israel ging einen anderen Weg. 22. Sie zogen von Kades weiter. Alle Israeliten kamen zum Berg Hor. 23. Gott sprach zu Mose und Aaron. Das war am Berg Hor. Der Berg war an der Grenze von Edom. 24. Aaron wird bald sterben. Er wird nicht in das Land gehen. Ich habe das Land Israel versprochen. Ihr habt mir nicht gehorcht. Das war am Wasser des Streits. 25. Nimm Aaron und seinen Sohn Eliasar. Bring sie auf den Berg Hor. 26. Nimm Aarons Kleider ab. Gib sie seinem Sohn Eliasar. Aaron wird sterben. 27. Mose tat, was Gott sagte. Sie gingen auf den Berg Hor. Das ganze Volk sah es. 28. Mose nahm Aarons Kleider ab. Er gab sie Eliasar. Aaron starb dort auf dem Berg. Mose und Eliasar gingen vom Berg herunter. 29. Das Volk sah, dass Aaron tot war. Alle Israeliten weinten 30 Tage lang um Aaron.